Es dauert immer eine Weile, bis sich was Neues durchsetzt. Aber manches Neue setzt sich auch dann nicht durch, wenn man eine Weile wartet. Dann überspringt man einfach das Neue und wartet auf das nächste Neue. Doch das ist rein philosophisch. Und real sieht es so aus. Fragt ein Mensch in grauer Vorzeit, nämlich im Februar 2006, in einem Internetforum nach dem Festplattenplatz, den Windows XP so braucht. Bekommt natürlich reichlich Antwort, die von 1,1 GB über 2,6 bis 3,5 GB geht. Übrigens gleiches gilt für den Mac mit OS 10, paar Gigabyte. Beim Nachfolger von Windows XP, Windows Vista, empfiehlt der Hersteller Microsoft, eine Null dran zu hängen. Speicherbedarf auf der Festplatte 15 GB aufwärts. So viel die Recherche. Jetzt kommt ein Kunde, der in diesem Fall nicht ich bin, in meinen Computerladen und sagt, bitte das schnellste Notebook, was es gibt. Nichts verkauft mein Computerhändler lieber als das schnellste Notebook, was es gibt. Und wenige Tage später hat der Kunde ein mehrere Gigabyte schnelles Klappteil, zieht freudig von dannen und kommt nach dem Wochenende wieder in den Laden. Sorry, das läuft viel langsamer als mein letztes Notebook. Grund: auf dem viel langsamer getakteten alten System lief XP, auf dem superschnellen neuen System Vista. Das heißt, der Spaß, den das neue Betriebssystem mit sich bringt, macht selbst die schnellste Kiste so langsam, dass, ja, der Kunde verlangte, dass mit viel Mühe Vista wieder runterinstalliert und Windows XP drauf installiert wurde, damit er auch den Geschwindigkeitszugewinn fühlen konnte. Die extra Windows XP-Lizenz zahlte natürlich mein Computerhändler. Jetzt hat er eine Vista-Lizenz übrig. Womit sich die Geschichte, die übrigens wahr ist, schließt. Es dauert immer eine Weile, bis sich was Neues durchsetzt. Aber manches Neue setzt sich auch dann nicht durch, wenn man eine Weile wartet. Wenn man das Neue dann einfach überspringt und auf das nächste Neue wartet, kann einige Zeit vergehen. Jahre. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Wartezeit auf ein besseres, schlankes Windows mit einer Alternative zu überbrücken. Zum Beispiel Apple OS 10. Auch OS 10 ist fett, aber lange nicht so fett und vor allem sweet.